Leicht und logisch. Lektüren für Jugendliche. A1. Neu in der Stadt. Von Paul Rusch. Copyright Klett Langenscheid GmbH, München 2013.